Zwei Personen verabreden sich. Welche temporale Präposition passt beim ersten Signal? Wiederholen Sie die Sätze nach dem zweiten Signal mit der korrekten Präposition. Danach hören Sie eine Modellantwort. Luca, wir wollten doch im August noch zusammen den Workshop vorbereiten. Kannst du Dienstag zu mir kommen? Kannst du am Dienstag zu mir kommen? Nee, das geht nicht. Aber Mittwoch habe ich Zeit. Aber am Mittwoch habe ich Zeit. Ja, da kann ich auch. Und wann? Gleich Vormittag? Gleich am Vormittag? Noch dem Mittagessen? Noch vor dem Mittagessen? Lieber Nachmittag. Lieber am Nachmittag, nach dem Mittagessen. Wie lange werden wir denn dafür brauchen? Ich denke, wir schaffen das 3 Stunden. Ich denke, wir schaffen das in 3 Stunden. Wann ist der Workshop nochmal genau? Erst Herbst. Erst im Herbst. 21.10. Am 21.10. Gut, dann komme ich 15 Uhr zu dir. Dann komme ich um 15 Uhr zu dir. Passt dir das? Ja, gut. Wenn wir 3 Stunden brauchen, dann sind wir so 18 Uhr fertig. Wenn wir 3 Stunden brauchen, dann sind wir so gegen 18 Uhr fertig. Dann können wir ja noch zusammen essen, oder? Gern.